Praise the Lord. Amen. Amen. We thank Christ for another Thanksgiving Day. Amen. Wir danken Christus für einen neuen Tag. Another Thanksgiving Day. Für einen neuen Danksagungstag. Amen. Amen. It's a reminder, you know, for us to remember to say thank you to Christ always. Für uns eine Erinnerung, dass wir uns immer wieder an Jesus Christus erinnern, ständig. Say thank you. C'est un rappel à nous pour de toujours dire, de toujours remercier Dieu. Amen. Amen. We celebrate Christ in all our days. Wir feiern Jesus Christus an all unseren Tagen. Donc on célèbre Dieu, Jésus-Christ, à chaque de nos jours. Praise the Lord. Hallelujah. All days are created by Christ. Alle Tage sind von Jesus Christus erschaffen. And not by Satan. Und nicht durch den Teufel. Chaque jour a été créé par Jésus-Christ et pas par le diable. Are you getting it? Mm-hmm. All days are created by him and not by Satan. Alle Tage sind von ihm erschaffen, nicht vom Teufel. C'est lui qui a créé tous les jours et pas le diable. So I can choose any time to worship my Lord. Deswegen kann ich that we gather together. We can choose Sunday or Monday or whatever day. Wann ich den Herrn preise. C'est pour ça qu'on peut, on peut choisir n'importe quel jour pour avoir un culte, par exemple. Parce que chaque jour lui appartient. You know, people can, you know, this very house we are living. It was once somebody that is an Hitler house. What do you call it? Nazis. Hitler house. Okay. Nazi. You understand me? But now it's Christ. Amen. In diesem Haus hat man einmal ein Neonazi, nicht Neonazi, ein Nazi gewohnt, was war wirklich zu der Zeit des Nationalsozialismus. Und da hat ein Nazi hier gewohnt, der sogar seine Nachbarn, die jüdisch waren, verpfiffen hat. Dans cette maison, par exemple, c'était, elle appartenait à un Nazi. Und jetzt leben Kinder Gottes hier. Qui avait même aidé le régime en dénonçant des juifs, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est une maison de Dieu. It's not about the building, it's about the people. Es geht nicht um das Gebäude, sondern um die Leute. Donc ce qui est important, c'est pas l'immeuble, mais c'est so it's not about the day, it's about the people. Es geht nicht um die Tage. Sunday or Saturday or whatever. It's not about the days, it's about the people. Tout comme le jour n'est pas important, mais c'est les gens qui sont importants, les personnes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What's the religion? What their focus is so evil. What they are focusing on? Religion the days and so Sunday. Why are you worshiping on Sunday? Sunday is whatever. I don't know what they will call it. Saturday is Sabbath. You know they have a lot of excuses to go to hell. Diese Menschen haben viele Ausreden, um in die Hölle zu gehen. Sie schauen auf Tage, auf das, was man isst. Auf alles schauen sie. Sie haben so viel Fokus auf diese Dinge und verlieren dann ihre Sicht auf Jesus Christus. Et c'est ça le problème avec ce monde ici ou avec les religions en général. Ils se concentrent sur des jours, sur des traditions, sur des rituels, tout en oubliant Jésus Christ. A man of God preached a message. He said he talked about a house where there were burning Bibles. Any Bible, they just bring it there and burn the Bible. That this man was against Christ so much that anywhere he see Bible, he packed it. He was rich. He buy Bibles. Whoever print Bible, he will buy them and take them to his house and burn all of them. But that house is now a child of God living there. They are preaching the gospel of Christ in the house. Amen. Can you see how it's not about the building, it's about the people. Ja, Christ. Pastor hat mal erzählt, dass das Gebäude, in der er jetzt seine Gemeinde hat, war früher ein Gebäude, in dem Menschen Bibeln verbrannt haben, ne, wirklich bewusst Bibeln verbrannt haben. Sie haben Bibeln gesammelt und sie dort dann halt einfach verbrannt. Und jetzt ist dort ein Gotteshaus drin. Und deswegen, es geht nicht um das Gebäude, sondern es geht um die Menschen. Elle a donné l'exemple d'un pasteur qui prêche pendant dans un bâtiment où l'ancien propriétaire brûler des Bibles à l'intérieur. Donc il partait, il achetait des Bibles, et comme il était contre la parole de Dieu, il rassemblait toutes les Bibles qu'il pouvait trouver et les brûlait dans cette maison. Et aujourd'hui, c'est devenu une église. Donc, ce qui montre encore une fois que ce qui est important, c'est les personnes qui veulent glorifier Dieu et pas l'immeuble. You know, they say this house has been a mosque. No mosque, we have Islam, the Muslim people, they pray. This has been idol worshippers house. So it cannot be a house of Christ. Your body, with me, your body can never be a temple of Jesus. Ja, da Leute sagen, ja, in diesem Haus war mal früher eine Moschee, deswegen kann man hier keinen Gottesdienst mehr führen, weil hier war früher eine Moschee, das geht nicht. Aber wenn du nach dieser Logik gehst, dann kann auch dein Körper nicht der Tempel des Heiligen Geistes sein, weil dein Körper früher auch das Haus des Teufels war. Ou les gens qui disent qu'une ancienne mosque peut pas devenir une église ou une maison hantée ou quoi que ce soit. Mais si on croit à cette logique-là, ça veut dire que toi-même non plus, tu ne veux pas devenir un enfant de Dieu ou ton corps ne peut pas devenir le temple du Saint-Esprit parce qu'il fut un temps où l'esprit de Satan vivait en toi. Again, all days are created by Christ and not by Satan. And they should be for Christ and not for Satan. Und alle Tage sind für Christus erschaffen worden und sie sollten für Christus weiterhin bleiben und nicht für den Teufel genutzt werden. Donc chaque jour a été créé par Dieu pour lui et donc c'est comme ça qu'on doit voir aussi toute la semaine. Donc, let's go to Colossians, please. Colossians. We celebrate Christ. You find Jesus Christus. Amen. We're celebrating Christ. We find Jesus Christus. All the days of our life. Und das an allen Tagen. And it doesn't matter any day. Ist egal welcher Tag. Amen. That's why we are not after Sunday. We are not after Monday. We are after Christ. Deswegen uns geht's nicht um Sonntag oder Montag, sondern uns geht's um Christus. Donc pour nous, il ne s'agit pas de que ce soit dimanche ou quoi que ce soit pour glorifier Dieu. Du moment qu'on glorifie Dieu, c'est ça qui est important. If you are going to work, you are going to tell you the days to come. Which of the days? Amen. You want to know because you are not going to be there forever. With them, in that you'll be sleeping there, I'll be doing everything there. Amen. Praise the Lord. Colossians 2. Wenn du zur Arbeit gehst, dann musst du dir auch erstmal die Tage geben, an denen du halt arbeiten kommen sollst. Weil du kannst ja nicht die ganze Zeit da auf der Arbeit schlafen, sondern man gibt dir die Tage und dann gehst du dort hin an diesen Tagen und arbeitest. Au travail, par exemple, quand tu y vas, il te donne une horaire, c'est pas que tu es là 24 heures sur 24. Because there's time for everything. Amen. Für alles gibt es eine Zeit. Parce qu'il y a un temps pour tout. Is it not in Genesis 8? We have the Bible talked about there's time of winter, summer. You know how there's always time for everything. Für alles gibt es eine Zeit. Même dans la Bible, il dit qu'il y a un temps pour tout. That's what Sunday, Saturday, Monday is all about. It's about time. Und darum geht es um Wochentagen. Es geht um Zeiten, Zeitfenster. Ouais, et c'est pour ça qu'il existe les jours de la semaine. And Christ wants everything to be organized. Und Christus will auch, dass alles organisiert ist. Et Dieu veut aussi que tout est organisé. If you don't know where we are going to meet again, will we meet? Also ich weiß nicht, ob wir uns das nächste Mal wieder treffen. Sollen wir uns dann wieder treffen? Amen. On ne sait pas quand ça sera la prochaine assemblée, comment on va trouver ensemble. Praise the Lord. From verse 16, it said, "Let no man therefore judge you in meat or in drink." It's no longer about meat, drink. Es geht nicht mehr um Speise oder Trank. Are you getting it? If you are the best drunker in this world, come here. Wenn du der krasseste Trinker auf Erden bist, dann bist du herzlich willkommen. Komm hier hin. Amen. It's not you don't see it. What we want to see is Christ. Was wir sehen wollen. And what we should see is Christ. Was wir sehen sollen ist Christus. You know, for people it's all about meat. I don't eat meat. You don't eat meat. Give it to me. I will eat. Und I will help you to eat it. Amen. Aber ihnen geht's immer um die Sachen, die sie nicht tun. If you don't like it. Wenn es dir nicht. But don't connect it to Christ, please. It's evil. You are no longer under Christ. If you are connecting it to Jesus Christ, your motive of not eating any food It's not about Christ. Christ does not, he will not ask you, did you eat ice cream on that day? Did you eat meat? Did you eat llama or goat meat? Those things, they are irrelevant. I don't know. You know, the Old Testament talk about meat. It was only pointing to Jesus Christ, that something is coming to save us. Everything pointed to Christ. And here, if you read here, where we are going to read now, he said the written has come, which is Christ. So it's no longer about forbid to eat meat, forbid to eat that, forbid to eat, and what do you call it, carnivorous people? What do you call them? There's a name. No, they will say they don't eat meat. Vegetarian. I thought it's carnivorous people. Carnivorous is fetish to us. Okay. Donc, these two, we should, why don't you, which are from 8 or so? Donc, il est pris des carnivores. Yeah, we'll explain. Mama, kannst du kürzere Pausen machen? Weil du hast zu viel jetzt gesagt. Du musst mehrere Pausen machen. Okay. Zwischendurch. Okay. Wenn Leute Fleisch nicht essen, dass sie das bitte nicht mit Jesus Christus verbinden sollen, sondern das einfach tun sollen, weil es ihnen einfach nicht schmeckt. No, oder weil sie das nicht mögen, aber das nicht versuchen geistlich zu machen, weil du anfängst, die Sachen geistlich zu machen, bist du nicht mehr in Christus, sondern bist du im Gesetz. No, und deswegen sollen wir die Sachen halt einfach dann einfach, also das, wir sollen die Sachen einfach nicht geistlich tun. Donc, si par exemple tu décides de devenir végétarien, par exemple, t'as le droit de le faire, mais ce que tu dois pas le faire, c'est d'essayer de le connecter avec Jésus-Christ. Parce que quand il n'était pas permis de manger certaines viandes ou quoi que ce soit, c'était avant que Jésus-Christ arrive. Et quand Jésus-Christ est venu, il a tout accompli, on a plus besoin de prendre la tête de ceux qui rentrent dans nos corps. C'est c'est la parole qui sort de nos corps qui est très importante, et elle doit être Jésus-Christ. Papa said we should go further to 8, but we can. It actually starts from 6. If you look at it, yeah. Look at from verse 6. It says, "You have therefore received Jesus Christ, the Lord. So walk ye in him." How did you receive Jesus Christ? It's not by forbidding meat. I don't know. Yes, Jesus Christ. I believe in him. Nicht indem du auf Fleisch verzichtet hast, sondern durch das du an ihn geglaubt hast. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, c'est Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Ça veut dire que on a reçu Christ à travers le Saint-Esprit, à travers notre foi, et pas parce qu'on a renoncé à la viande ou quoi que ce soit. You know, people love commandments so much. I don't know why people love. Aber liebe Leute, that shall not do. It's always that shall not. What they say, what I should not do, what I can you even do what he does not want you to do? Can you even run away from them? Leute lieben Gebote und Befehle und diese ganzen Grundsätze, um ihnen nachzugehen. Aber kannst du diesen Dingen überhaupt nachgehen? Sie gehen nur dem nach, was sie sich aussuchen, was in ihr Leben passt. Das sind die Gesetze, die sie sich in ihr eigenes Leben nehmen. Aber die anderen Sachen halten sie aber gleichzeitig dabei nicht. Deswegen, entweder sind wir ganz im Gesetz oder ganz für Christus. Les gens, enfin, le monde comme tel, il adore les commandements. Les obligations et tout, mais seulement quand ça leur convient. Or que notre seul commandement est de suivre Jésus-Christ et rien d'autre. You know, people are so, they are so, I don't know what to call them. Like, no wonder Paul have to say, you foolish Galatians. Paulus gesagt hat, ihr dummen Galater. Who bewitched you? That's what Wer he hat said. Euch verhext? Ouais. C'est pas étonnant que Paul a traité les Galatiens de, comment on dit, de fous. De fous. They want to pursue what Christ said, don't go. But what he said, don't believe me. They reject it. Sie wollen immer wieder diesen Grundsätzen dieser Welt nachfolgen, aber wollen sich dem Geboten von Christus, ihm einfach nur zu glauben, nicht hingeben. Ils veulent toujours suivre les commandements, or que Et au lieu de suivre le seul commandement qui est obéir à Jésus-Christ, ça, ils ne le font pas. As you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk you in him. That is how you continue. How? By believing him. Not by forbidding it. By forbidding the collar. By forbidding to wear trousers. You know, they have a lot of things. Different tradition and the world. Leute haben viele Traditionen, viele Dinge, die sie machen und tun, damit viel eigenes Gewissen. Aber das ist nicht Christus. Wir sollen, so wie wir Christus empfangen haben, aus Glauben, sollen wir auch in ihm leben, aus Glauben. Donc, je vais lire Colossiens 2, verset 7. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Donc, là, encore une fois, il nous montre que notre base, notre on doit se focaliser sur lui dans dans nos vies et pas sur les commandements. He said, rooted, verse 7, and built up in him and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Can you get it? How to walk in Jesus, to be rooted, to know him more and more. Il mehr und mehr zu kennen. On va faire grandir notre relation avec lui. To embrace the truth more and more. To believe him, no matter how, you know, whatever outside might be saying no, but you are believing him more. Instead of something to take you away from him, you are going deeper into him, Christ, and loving the truth. Donc on doit aimer la vérité, on doit aimer Jésus-Christ et commencer à tous ceux qui vont nous écarter de lui. Abounding therein with thanksgiving. Mit Danksagung. Mit Danksagung. Thanking him always. On doit être reconnaissant. For everything and in everything. Et le remercier toujours. No matter how, what they have, they might look bad naturally. Egal wie schlecht es aussieht. Thank Jesus. Aber Jesus dennoch danken. Même si la situation te paraît mauvaise ou mal, on doit toujours remercier Dieu. If with Jesus they are bad, how much more without Jesus? Wie die Sachen jetzt schon so schlimm sind mit Jesus, viel schlimmer werden sie ohne Jesus. Donc si les choses ne marchent pas bien avec Jésus-Christ, imagine-toi comment elles seront sans Jésus-Christ. Verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. You see it. What people preach today. What the, you know, Jesus, don't call Jesus Jesus. Call him Joshua. Don't call the day is we don't go to church on Sunday. You see how their focus is not on what Jesus. Our focus should be what Jesus did for us. Amen. He came here. You know, all those you believe, it's not Sunday, it's not Joshua. But that does not mean he did not come and die for you. Ja, und Their focus is not there, but their focus is so much of the flesh. Die Menschen fokussieren sich auf diese äußerlichen Sachen über, ob er jetzt Yeshua heißt, ob er Jesus heißt, ob er am 24. geboren ist oder am 25. oder doch am 4. März. So viele Sachen machen sich Gedanken und Sorgen und auf diese ganzen Sachen beißen sich fest. Und so krass beißen sie sich daran fest, dass es sie sogar ihre Errettung kostet, weil sie ihren Fokus vollkommen dann wegnehmen von dem, was Jesus Christus eigentlich getan hat. Weil darum geht es doch eigentlich, was er getan hat. Und nicht, wie er heißt oder wann er das getan hat, sondern dass er es getan hat. Das ist doch die wesentliche Sache, die dich errettet hat. Les gens s'occupent avec des questions inutiles, genre comme quel est vraiment le nom de Jésus-Christ, si on doit l'appeler Jésus ou Jésus-Hé, c'est Jésus-Hé en français, ou alors sa date de naissance ou quoi que ce soit. Or, que ce qui est vraiment important, c'est que ce qu'il est venu pour nous et qu'il a tout accompli à la croix pour nous. Et que, ouais, et là, donc, faut pas risquer notre salut à cause des difficultés comme telles. Donc, on va se concentrer sur Jésus-Christ et sur tout ce qu'il a accompli. Amen. Let's say it again. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men. It's everywhere today. Just look at Überall it. Sehen wir das heutzutage. After the rudiment of this world, nach dem and not after Christ. Grundsätzen dieser Welt, aber nicht nach den Grundsätzen von Christus. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est pas qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. I heard somebody said he cannot go to church because Sunday or go to church on Sunday because Sunday is what they were doing it do with Sunday on the years ago or beer. I don't even know what it that how the you know my Sunday is Christ. Und du hattest einige Menschen, die Sonntag nicht zur Gemeinde gehen, weil sie glauben, dass Sonntag ein Heidentag ist und dass er den Heiden gewidmet ist, dieser Tag. Aber mein Sonntag ist Jesus Christus. What your focus is on? What they see? These people, they are not even saved. Le dimanche à l'église parce que... You are not saved. That's what Jesus told me. Il était réservé aux païens. Or que pour nous, le dimanche, c'est vrai que Jésus-Christ. Und diese Menschen sind auch nicht errettet. Das ist das, was Jesus Christus mir persönlich gesagt hat über diese Menschen, die immer dieses Äußerliche, ihren Fokus auf dem im Äußerlichen haben und nicht Jesus Christus sehen. Et ces gens, ils ont pas le salut, comme ils se concentrent toujours sur l'extérieur et pas sur Jésus Christ. They are not different from the Pharisees. Weil sie nicht anders sind als die Pharisäer. Il y a pas de différence entre eux et les pharisiens. You know, Jesus Christ, you know, he was not. Did he, maybe there was nothing like day when he came. But he, because I don't see anywhere where he even mentioned any day. For him, it was just his relationship with the disciples. So also should be our relationship with Christ and God's children. Jesus, and nothing else. Jesus ging es gar nicht um die Tage, hat nie über irgendwelche Samstage, Sonntage, sonstiges gesprochen, sondern er hat einfach nur seine Mission vor Augen gehabt, seine Beziehung mit seinem Vater und das, was er für uns alle tun wollte, getan hat und tun, also zu dem Zeitpunkt tun wollte und für uns getan hat. Das war sein Fokus, darauf hat er geblickt und nicht an welchem Tag er das macht oder an welchem Tag er es nicht macht, sondern das ist Hauptsache an dem Tag passiert, an dem es der Herr will. Jesus Christ, par exemple, aussi, lui, lui non plus, il a jamais fait attention au jour de la semaine quand il avait quelque chose à faire. Enfin, non, plutôt il se concentrait sur sa relation avec ses disciples et avec Dieu le Père. Et il ne s'est pas concentré sur les jours ou quoi que ce soit. C'était pas ça qui était important pour lui. Ce qui était important pour lui, c'était d'accomplir sa mission et ce qu'il a fait à la croix. Sur la croix, pardon. Praise the Lord. Alléluia. Ah, I'm coming. Amen. Amen. Then in verse 9. He said, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in him. So our focus should be Christ. Das heißt, unser Fokus soll auf Christus liegen und auf nichts anderem. Notre conservation doit être sur Jésus-Christ et rien d'autre. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude, plénitude de ce qui est en Dieu. Please be very careful of things you listen to. Pass bitte auch auf die Sachen, what you watch on YouTube and all these places. Anguck bei YouTube, das ist sehr gefährlich, kann das sein. They will take you away from Jesus Christ, from the truth. Dich von der Wahrheit ablenken werden. Donc, on doit faire attention à ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on écoute à la radio ou sur YouTube, quoi que ce soit, parce que tout ça, ça peut t'écarter de Jésus Christ. Look at Paul. He never preached anything about this. It was not after this. Im ging's nie. Peter, John, look at all of them. But for them, it was not about. It's about relationship with the true Christ. Im ging's um die Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. peut voir aussi dans la Bible que tous les disciples ou toutes les personnes qui sont écrites dans la Bible, ce qui est important pour eux, c'était leur relation avec Jésus-Christ et pas les jours de la route. And people that are after those things, these things, they are not saved. And beware of them. Leute, die hinter diesen ganzen Tagen und Sachen herren, they run away from the Holy Spirit. How will we go there? Amen. Errettet, weil sie vom Heiligen Geist flüchten. Et ces personnes qui donnent une telle importance à ces jours, par exemple, faut faire attention à eux et faut même s'écarter d'eux parce que ils sont en train de s'écarter du Saint-Esprit de Jésus-Christ et ils veulent t'emmener avec toi. It is even better you move with unbelievers than moving with them. I'm telling you the truth. It's like shit and biscuit. I'll not use the example. You know shit is there, you cannot even go there, you will not eat it. You will not even believe what they are doing. But just one, they will paint it with Christ. They will use, they go to Bible and want to prove evil. You understand me? They will go, they will paint it with Christ, and they will be saying Jesus, Jesus, Jesus everywhere. And they will even be preaching it. They will even preach more than you, but beware. Und, put something here, go to Acts 23, so that we quickly see something there also. Sie sagt es halt auch, dass die Bibel uns ganz klar sagt, dass wir sogar noch so welchen Leuten sogar mehr aus dem Weg gehen sollen als Ungläubigen. Weil yeah, Ungläubigen, that's what Paul said. Du kannst mit diesen Leuten sozusagen zusammen sein und wenn diese Leute reden, schaltest du einfach auf Durchzug. Ne? Also links rein, rechts raus sozusagen. Weil du weißt, dass das, was die Leute sagen, ist eh teuflisch. Hat nichts mit Christus zu tun. Ne? Aber bei Leuten, die Irrglauben haben, ne, verblendet sind, diese Leute werden die Sachen sagen, die so leicht Wahrheit, ein bisschen Wahrheit haben und wieder viel Lüge, Wissen, Wahrheit und dieser Cocktail ist halt sehr gefährlich, weil wenn du das immer wieder hörst, wirst du irgendwann denken, okay, die Person sagt wieder ein bisschen was wahr ist, wieder was falsch, aber du fangst dann an, diese Sachen irgendwie anzunehmen indirekt und dann kannst du nicht mehr auf Durchzug schalten, weil du ja denkst, ein paar Sachen, die diese Person sagt, sind ja doch irgendwie richtig. Ja, und deswegen ist es dann schwierig, das herauszufiltern, was Wahrheit ist und was ihr Glauben ist bei so welchen Menschen. Und deswegen sollen wir uns von so welchen Leuten eher fernhalten. Run away from those people. They are not safe. They might be your brother, sister. Don't get away from them. On va faire attention aux gens qui veulent nous expliquer des choses à travers la Bible, or qui se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Parce que ces gens s'ils sont très dangereux, c'est même mieux de traîner avec tes païens parce que là au moins tu sais ce qui t'attend. Mais les gens qui, comme les pharisiens par exemple, ils vont t'expliquer quelque chose et ils vont essayer de le prouver avec Jésus-Christ. Et comme ils vont essayer de prouver avec Jésus-Christ, tu auras toujours un peu de vérité là-dedans qui sera mélangée avec leur mensonge. Donc on doit faire très attention à eux. Acts 23, verse 8. We are coming back to Colossians 2, verse 8. He said, for the Sadducees say that there is no resurrection. Apostelgeschichte 23, 8. Neither angel, nor spirit. Acts 23, verse 8. But the Pharisees confess both. But that does not mean the Pharisees, they are even better than the Sadducees. Can you see it? Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geister, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Aber es heißt nicht, dass die Pharisäer richtig liegen. Les Sadducéens en effet déclarent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ou d'esprit, et les Pharisiens affirment le contraire. Ce qui ne veut pas dire que les Pharisiens ont la vérité, même s'ils disent le contraire aux Sadducéens. You know, the Pharisees, the Sadducees, you know, they believe, you know, he says the Sadducees say that there is no resurrection, there is neither angels nor the spirit. You know, the Pharisees, they believe what you believe. They believe what you believe, but Jesus said that their father is Satan. Die Pharisäer, sie glauben das, was wir glauben, aber dennoch hat Jesus gesagt, der Vater ist der Teufel. Les pharisiens, par exemple, ils croient la même chose que nous, on croit aussi. Mais quand même, ça n'a pas empêché à Jésus de dire que leur père est Satan. Lord, that leur père est le diable. Praise the Lord. The Lord told me, you know what the Lord revealed to me this just some days ago concerning somebody. I was surprised that, you know, he said that this person is not saved. This person is not his own child. And this person, I was happy when I heard that he was not saved. But the Lord said he's not saved. That the spirit in him should be cast out because he have. Religious spirit, which is demonic spirit. Und, he said, but he's painting things with Christ. He said, but that, so you can see that somebody have to be careful. Und der Heilige Geist hat mir diese Woche etwas über eine Person offenbart, von der ich gedacht habe, dass sie wiedergeboren ist. Aber er hat mir halt gesagt, dass diese Person hat einen religiösen Geist, weil sie halt ihren Fokus auf diese ganzen Dinge hat, die nicht von Christus sind. Und deswegen muss dieser Geist, den diese Person hat, ausgetrieben werden und diese Person Jesus Christus den wahrhaftigen Jesus Christus akzeptieren. Ainsi que cette semaine, le Saint-Esprit a relevé qu'une personne parmi nous doit être délivrée de certains esprits parce que elle avait cru que cette personne a reçu son salut. Mais cette personne tient encore trop à la religion. Et cet esprit-là doit être expulsé de la personne. Donc cette personne doit être délivrée. He said, by their root, by the fruit you shall know them. Durch die Frucht wirst du. You know the root, by the fruit. Are they after Christ? Or they after the flesh. You know what the root is. Oder hinter, is somebody getting something? Hinter Werken her sind. Donc parce que c'est à travers leurs fruits qu'on va les reconnaître. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Because I have, you know, I now ask about this person. That how is this person? When I heard of what he believed, I said, oh my God. Und als ich gehört habe, was diese Person glaubt, war mir bewusst, dass das, was der Herr mir gesagt hat, stimmt. Dass deswegen hat er mich anscheinend gewarnt und gesagt, dass mit dieser Person stimmt etwas nicht, dass sie nicht errettet ist. Donc, et quand the person told you, no, that she believes? Oh. No, the Lord revealed somebody to me. Yeah. And not, he revealed somebody to me, a young man, that this young man is not safe. But already before this time, somebody, I was happy that this man was saved. This man is not one of us here. But he's related to somebody that is one of us here. So he now told me that I heard from his own sister that he's not safe. Though I was happy. But days ago, the Lord started speaking to me concerning this person. Then he now said it clean and clear that it's not safe. I was finding it difficult to understand. I said, but they say preach Christ, if do. Then I now called one of the children. I called them. I said, do you move with this person? What does he believe? When they now said it, it was then I just said, Daddy, thank you. You know everything. Because I did not know, but through him I know. But now I now know why, because of what they said that he believed. They are so evil, those things he believed. They are not Christ. Donc, j'avais mal compris. Donc, la personne, elle est pas dans cette église, mais elle a un membre de sa famille qui est ici. Et quand Dieu m'a révélé tout ça, j'ai parlé à la sœur de la personne. Et là, la personne, la sœur m'a dit qu'elle croit le frère comme elle croit. Et là, j'ai vraiment compris que cette personne n'a pas encore été sauvée, n'a pas encore reçu son salut. Praise the Lord. Verset 11. Okay, before verse 11, verse 10, he said that you are complete in him. You are complete. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost is in you. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist wohnen in dir. Dieu le Père, le Fils. Colossiens 2. Ah, wir haben zu Colossiens. Okay. Colossiens 2, Vers 10. Colossiens 2, Vers 16. Donc Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont complètement en toi. Praise the Lord. Amen. He said, which is the head of all principalities and power. Amen. You are complete in him. Isn't vollkommen in him. Huh. Can you see who you are? Seht ihr, wer ihr seid? Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Amen. And that's how you are to see yourself. You are complete in him, in Christ. Et c'est comme ça qu'on doit se voir, qu'on est complet en lui. You see your body, that your body is now his property. Christ's no longer the old sicknesses and diseases body. Und nicht mehr der Körper, but not Christ's body. Sondern der Körper von Christus. Amen. Donc, notre corps ne n'appartient plus aux mensonges, aux maladies qu'on avait, mais il est maintenant la propriété de Jésus-Christ. You keep on reminding your body because it takes you time also to sow those evil things in your body. That your body is full of sicknesses and diseases. But now it's going to take you time also. To uproot it. Und es wird Zeit kosten, diese Dinge zu entwurzeln aus seinem Körper. Ouais. Donc on doit rappeler nos cœurs à chaque fois qu'il appartient maintenant à Jésus-Christ, parce que ça va prendre le temps de déraciner cet esprit-là, déraciner cette manière de penser. Your body has been used to the old, but now you have to be used to Christ. That is in him. Denn dein Körper war gewöhnt an das Alte, aber jetzt muss sich an das Neue von Christus gewöhnen. Ouais. Donc ton corps était habitué à les anciens mensonges, maintenant il doit s'habituer à Jésus-Christ et ça prend du temps aussi. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to see yourself how the Lord wants you to see yourself. Lernt euch so zu sehen, wie Jesus euch sieht. Donc on doit apprendre à nous voir nous-mêmes comme Jésus-Christ nous voit. These are written for you so that you see yourself that way. All das für dich wurde für euch geschrieben, damit wir uns so sehen. Car tout est, parce que tout ce qui est écrit ici est écrit pour nous, pour savoir comment on doit se voir nous-mêmes. You get it? Then you learn it. You keep on learning it. You know, it's like exercise. Once you keep on learning it, before you know, you will be used to it. Your body will be used to it, to Christ. C'est comme des exercices physiques. Après un certain temps, tu t'habitues avec. Tu t'habitues à ça plutôt. The problem can even be knocking and knocking, but you'll be reminding it that Christ, this body, it's no longer the old. It's over with the old. The head, he said, the Godhead. That's God the Father, God the Son, God the Holy Ghost now live there. So the darkness and light can never work together. Amen. You keep on, you know. Because it took time that you, all those things you consume into it. But now, it is going to take time for them to also go. Und weil es halt einfach jahrelang gebraucht hat, dieses weltliche System in deinen Kopf zu bringen, wird es auch wieder Zeit brauchen, um das wieder rauszuwurzeln, zu entwurzeln. Donc, on doit se connaître, on doit savoir comment Jésus-Christ nous voit, on a s'y habitué, comme on était habitué à l'ancien système, au système de ce monde. On doit maintenant s'habituer au système de Jésus-Christ et au royaume des cieux. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands. In putting out the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. I don't you see something very powerful there? Circumcision. He said we are circumcised with the circumcision that is not made with hands. Wir wurden beschnitten, aber nicht aus Menschenhand. On a été circoncis, mais pas par la main d'un homme. Remember the old circumcision. The old was, you know, the cutting of the body. Erinnert euch an die alte Beschneidung, wo es das Zerschneiden des Körpers ging. L'ancienne circoncision, c'était quand on coupait une part du corps. Amen. Amen. But now is the heart. So also is the is fasting. It's the old was about food. Beim Alten ging es Essen. But now is Christ. Jetzt geht's Christus. Avant c'était, par exemple, avant on jeûnait aussi. Allow him to help you to fast. To fast your unbelief, doubt and fear. Again. Okay, lass zu, dass dein Unglauben, deine Ängste und deine Zweifel fastet. Donc, on a laissé Jésus-Christ circoncier nos peurs, nos angst, doutes. Nos doutes, et was war noch? Unglauben. Et incrédulité ou manque de foi. Incrédulité. Praise the Lord. Amen. Our circumcision, no, the old is not just a place different. It's just the old, the new is life. Und das alte Bündnis und das neue Bündnis wird nicht nur von einer Seite getrennt, sondern es ist, das eine war Tod und das neue ist jetzt Leben. Donc l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, on ne peut pas la comparer parce que l'ancienne alliance est morte et la nouvelle alliance veut dire vie pour nous. Tout Papa, will help us to read verse 12. Help us to read verse 12. Can I read first 11? Okay, you have not read it. Okay, read it. Okay. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ et qui a consisté à être dépouillé de ce que fait l'homme livré à lui-même. Praise the Lord. Amen. We have to know the difference between the old and the new. Wir müssen den Unterschied kennen zwischen dem alten und neuen. Donc on doit connaître la différence entre l'ancien et le nouveau. Amen. Amen. The new is all about Christ. Das alte, da geht's nur um Christus. Das neue. Ach so. The new is all about Christ. Bei dem neuen geht's nur um Christus. Parce que dans le nouveau, il ne s'agit que de Jésus-Christ. The old was about the flesh, so it was about you. Im alten ging's um das Fleisch. The old was about you. Dans l'ancien, il s'agissait de toi-même, il s'agissait de la chair. It is no longer about you, it's now about Christ. Aber es geht nicht mehr um dich, sondern um Christus. Mais maintenant, il ne s'agit plus de toi, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Amen. Can you help us to read verse 12, Papa? Yeah. Buried with him, that is with Christ, in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And you have been dead in your sin, and this uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. You have been forgiven, not you are going to be forgiven. Ihr wurde vergeben und ihr wird nicht vergeben. On a été pardonné, on va être pardonné. Colossiens 2, verset 12, vous avez été enseveli avec Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Praise the Lord. Amen. He said, having forgiven you all, he has forgiven you all. The sin you are going to commit tomorrow, he has forgiven you. Er hat dir alles vergeben, selbst die Sünde, die du morgen begehst, hat er dir vergeben. Il a tout pardonné, même les péchés qu'on va commettre demain, ils ont déjà été pardonnés. And that is why you don't keep on repeating, you know, asking God to forgive you, to forgive you, to forgive you. Deswegen bettelst du Gott nicht immer wieder um Vergebung. C'est pour ça qu'on supplie pas Dieu chaque jour à nous pardonner. It is time for thank you for the forgiveness. Mm-hmm. Sondern, dass wir uns bei der für die Vergebung bedanken. Là, on a pu tous nous remercier pour son pardon. You know, salvation is daily. Errettung ist täglich. That is not talking about begging for forgiveness. Aber es heißt nicht, dass wir täglich um Vergebung betteln. Okay. Donc notre salut est quelque chose qui arrive chaque jour, mais c'est pas quelque chose qu'on a demandé chaque jour. Salvation is daily, means you are going to choose to believe Christ every day, every minute, every second. So believe it. Dass wir jeden Tag uns dafür entscheiden, Jesus Christus zu glauben und zu sehen. Parce que notre salut veut dire que c'est on choisit à chaque instant, à chaque jour, à chaque minute qu'on choisit Jésus-Christ et pas le diable. That is why baptism of the Holy Spirit is very important for us. Und deswegen ist die Taufe des Heiligen Geistes auch so wichtig für uns. C'est pour ça que le baptême du Saint-Esprit est très important pour nous. It help you, it keep you in Christ. Es bewahrt dich in Christus. Parce que c'est. You need a helper that will keep you in Christ. Du brauchst einen Helfer, der dich in Christus beibehält. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous garde sur le droit chemin. That will remind you of Christ. Der dich an Christus. That will reveal Christ to you. Der Christus dir offenbart. Parce que c'est lui qui nous rappelle de Jésus-Christ et c'est lui qui nous révèle Jésus-Christ aussi. Because without, you know, let me put this. Maybe we go there later. Again, you know, people want to separate the baptism of the Holy Spirit with. They always want to accept salvation, then but reject baptism of the Holy Spirit. That's demonic. That's not Christ. Wiedergeburt akzeptieren, aber die Taufe des Heiligen Geistes wollen sie nicht akzeptieren. Aber das ist teuflisch. Whoever is doing that, you say no for you to run away from that person. Jemand, der sowas tut. Bevor du gleich zu weit bist, ich habe so, okay. So, sorry. Les gens veulent toujours séparer le salut du baptême du Saint-Esprit. Yeah? Mm-hmm. Yeah, salvation and the baptism of the Holy Spirit. Et ça c'est quelque chose de démoniaque, diabolique. They want to believe the baptism of the salvation. They believe the Holy Spirit. For salvation, but they don't believe him for the baptism of the Holy Spirit. Sie glauben dem Heiligen Geist, wenn es um Errettung geht, aber sie glauben ihn nicht, wenn es um die Taufe des Heiligen Geistes geht. Donc les gens ont foi au Saint-Esprit quand il s'agit du salut, mais pas quand il s'agit du baptême du Saint-Esprit. You cannot separate the two. Aber du kannst sie beide nicht voneinander trennen. Mais tu peux pas séparer les deux. You know, that's why people are like, okay, I love the message we are preaching here, but I don't like the people. You cannot separate us from the message. Deswegen kannst du auch nicht die Menschen von der Botschaft trennen. Du kannst nicht sagen, ich mag die Botschaft hier, aber ich mag die Leute nicht. C'est pour ça que je ne veux pas dire que tu apprécies le message qu'on donne ici, mais tu n'aimes pas les personnes qui reçoivent le message ici. That's the same thing they are doing with the Holy Spirit. Okay, the same Holy Spirit is the power of salvation. He is also the power of baptism of the Holy Spirit. Denn es ist der gleiche Heilige Geist, der die Kraft ist für die Wiedergeburt, aber auch für die Kraft ist für die Taufe des Heiligen Geistes. Parce que ce Saint-Esprit là, c'est le même qui est responsable, enfin qui est responsable pour le salut, tout comme c'est lui qui est responsable aussi pour le baptême du Saint-Esprit. That you drink water does not mean you are the water covers you. Dass du Wasser trinkst. They are two different things. Bedeutet nicht, dass das Wasser um dich herum ist. Juste parce que tu bois de l'eau, ça veut pas dire que l'eau est autour de toi. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, they have a lot of reasons. Sie haben viele Gründe. Ils ont beaucoup de raisons. I just heard this morning that Sunday, so we weren't talking about one thief that died on the right side. You know, that man died without baptism of the Holy Spirit. It's true. Because for you to live here with Christ, to belong to Christ, and continue, because it's not having him, to continue to have him, you need another power. You need help. Über den Dieb, der von Jesus Christus hing und der ja auch wiedergeboren wurde und dann halt in den Himmel gegangen ist, ohne die Taufe des Heiligen Geistes. Das ist klar, weil da war ja keine Zeit zwischen. Er hatte gar keine Zeit mehr hier auf Erden mit Christus eine Beziehung zu haben und hier zu wandeln. Aber wenn du ein Mensch bist, der wiedergeboren wird heute und nicht morgen gehängt wirst, sondern noch ein ganzes Leben vor dir hast, brauchst du den Heiligen Geist, um bei Christus weiterhin zu bleiben, weil es sonst eine Frage der Zeit ist, bis du abfällst. Und deswegen ist der Heilige Geist, die Taufe des Heiligen Geistes, sehr, sehr wichtig für wiedergeborene Kinder Gottes. Donc, le baptême du Saint-Esprit est très important. Il y a des gens qui prennent l'exemple du voleur qui a été crucifié avec Jésus-Christ en même temps et qui a été aussi ressuscité. Mm-hmm. Qui a été libéré Non, il a, dit, il a été sauvé aussi. Il a reçu le salut. Ceux qui étaient à la croix avec Jésus-Christ. Ouais. Et ils disent que lui n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le truc, c'est que quand la personne a été crucifiée, il n'y a pas eu le temps de créer cette relation avec le Saint-Esprit. Et nous, quand on a eu la chance d'être sauvés, et on a besoin d'une autre puissance, une autre force qui nous aide à continuer notre chemin avec Jésus-Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Parce que lui n'avait plus besoin du Saint-Esprit parce qu'il mourait. Nous, on n'est pas encore morts. And the matter of time, you know, I just heard from my daughter that he said, my matter of time. This matter of time can be the next minute. It's not time, it's not years. It can be the next day, it can be the next minute. Diese Frage der Zeit kann Jahre sein, aber auch die nächste Sekunde sein, für die man den Herrn braucht, für die man den Heiligen Geist braucht, aber man ihn halt nicht hat. Wieder sagt man dann Jesus Christus und geht in die Hölle. Donc, Jesus Christ peut venir à tout moment. Et c'est pour ça qu'on doit être sûr que le Saint-Esprit nous accompagne à tout moment, parce qu'on ne sait jamais quand il va venir. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Oh no, the Saint-Esprit, I heard, he said, the Holy Spirit has not come then. So that is why this man did not, or he just received everything together. This man did not, this man does not, you know, the... you know what will be best for you. The day immediately you are born again, I will just kill you. So that you make heaven immediately. That will be better for some people. Für einige von uns wäre if it's not, if you are going to, the world is evil world. Für einige von uns wäre es sogar besser, dass wir heute wiedergeboren sind und morgen direkt zum Herrn gehen, weil diese Welt ist einfach ein bösartiger Ort und der Teufel steht in den Startlöchern, um dir diese Errettung wieder wegzunehmen. There's a position. Weil es eben einen Feind gibt. Donc, that wants you to go to hell with him. Der möchte, dass du mit ihm in die Hölle gehst. Donc pour l'un ou l'autre, ça serait mieux même de, que après avoir le salut, de directement partir vers Dieu, parce que ils sont, il y a le diable qui nous attend pour nous prendre avec lui dans les ténèbres. Nous arracher notre salut. If you are born again, you died now. You don't have anything to do with Satan here again. Wenn du wiedergeboren wirst heute und you don't have anything to do with stirbst, dann hast du ja nichts mit ihm am Hut mit ihm, weil du gar keine Zeit hast für ihn sozusagen. Donc si par exemple tu reçois ton salut aujourd'hui et le prochain moment tu meurs. You no longer need to fight the good fight of faith. Is somebody getting it? Weil du sozusagen diesen guten Kampf des Glaubens nicht mehr kämpfen musst. Are you getting something? Praise the Lord. Hallelujah. We will go there later also, because I really want, the Lord gave me things concerning this very place also. Amen? Amen. Then in verse... then verse... verse 14. He said, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Can you see total defeat he gave to Satan? Hat den Teufel vollkommen entblößt, ihn besiegt. Total defeat from the flesh. Mm-hmm. Vollkommenes Versagen des Fleisches. Then he now said in from verse 16, let no man therefore judge you in it. It's no longer about what man, you know, what people are talking about. Es geht nicht mehr um das, worüber Menschen sprechen und das, was Menschen sehen. C'est pourquoi ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête. des nouvelles lunes ou des sabbats. What you drink, what you smoke, you know, you can smoke anything. You know, just, you know, if you even come to Christ, he will change. You don't need to stop him before coming to him. Come to him, we help you to change it. If you can stop him before coming to him, you don't even need him. Und deswegen kannst du auch rauchen, was du willst, oder trinken, was du willst, weil es geht nicht darum, mit diesen Sachen aufzuhören, damit man dann zu Christus kommt. Weil wenn man aus eigener Kraft damit aufhören könnte, dann bräuchte man ihn ja nicht. Aber weil wir ihn ja für alles brauchen, sollen wir ja so, wie wir sind, zu ihm kommen, damit er uns nach seinem Willen verändern kann. Amen. Donc, tu peux boire, tu peux fumer ce que tu veux. T'as pas besoin d'abord arrêter avec pour venir vers Jésus-Christ. C'est à travers Jésus-Christ qu'il y aura un changement dans ta vie. Et c'est lui qui va t'écarter de telle chose. He said, oh, in respect of an holiday. You know, holiday. People are after holiday. Sunday is not a holiday. Sonntag. Sie sehen Sonntag als einen Feiertag. It's today is a holiday for, but it's not holy. Why? Because people use it for idol. Is that your business? Und sagen, dass der Sonntag halt nicht heilig ist. You use it for Jesus. Aber nutze doch dann das für Jesus. Donc on doit utiliser on Are you getting it? Chaque jour de la semaine pour Jésus-Christ. Les gens prennent Holy Day. Prend le dimanche pour un jour férié mais pas pour un jour saint. Or que chaque jour en Jésus-Christ est saint. Christ is your holiness. Christus ist deine Heiligkeit. I'm not talking about any day. Es geht nicht um Tage. Donc il s'agit pas des jours. C'est Christ, c'est le Christ lui-même qui est saint. He said, all of the new moon, all of the Sabbath days. You get it. Mm-hmm. Then in verse 17, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. They are all shadow of something coming. The real thing has come. Mm-hmm. So we don't go to shadow. We embrace the real thing. Richtig ist jetzt gekommen. Wir gehen nicht zu den Schatten. They are still after the shadow. Sondern wir beten jetzt den Wahrhaftigen an, das Jesus Christus. Donc, Jesus Christ est la réalité, et la réalité est venue. Donc, on n'a plus besoin de chasser les ombres de l'ancienne alliance. Donc, les jours quand. Let me read the 17 repeat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leurs voisins, à leur vision, pardon, et ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Verset 10. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels. Intruding into those things which ye have not seen, vainly puffed up by the fleshly mind. He's just talking about so many people today. Er spricht über so viele fleshly Leute hier. Fleischliche Gesinnung. What they follow, what they are after. Was sie sehen, what was they are sie hungry of, what they see. The reason why they cannot even go to church. Gründe, weshalb sie nicht zur Gemeinde kommen. They stay at home. Die zu Hause bleiben. Donc tous ces pensées humaines peuvent pousser les gens. Enfin, ça parle de notre monde aujourd'hui, des personnes aujourd'hui. Leurs pensées les empêchent à venir à l'église, par exemple, ou les empêchent à avoir une relation avec Jésus-Christ. Verse 19 said they reject Jesus. 19 steht, dass Jesus verweigert. Verse 19. Jennifer, can you help us to read verse 19, Schatz? Und ich festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. I'm not holding the head, which all the body by joint and bands, having nourishment, ministered and cleaved together, increased with the increase of God. I'm not holding. They are not after Christ, but after flesh. Sie sind hinter Christus her, sondern hinter dem Fleisch. They are not saved. Donc, ils ne s'attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut. Grâce à la cohésion grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Are we there, please? Verse 20. Wherefore, if you be dead with Christ from the rudiment of this world, from the system of this world, from the religion of this world, from what people believe, you know, people, what they pursue and believe, why hast thou, having and living in the world, are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using after the commandment and doctrine of men, which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor of the sanctifying of the flesh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You can see how, you know, if you don't look at, you know, you, I don't, once I see what you, what, once I hear what you believe, I know who you are. Wenn ich höre, was du glaubst, dann weiß ich, wer du bist. Quand j'entends à ce que tu crois, je sais qui tu es. And I preach to you, if you cannot change, then I can never be one with you. Und wenn ich zu dir predige und du dich nicht ändern kannst, dann kann ich mit dir nicht eins sein. Et quand je prêche pour vous et vous ne pouvez pas, toi tu peux pas te changer, on pourra jamais être une personne, enfin unie dans l'esprit. You know, people always want to say, okay, I receive it. If they don't receive it, it's no problem. It's your problem. Leute sagen, it's your problem. Ich akzeptiere das, aber auch wenn andere das akzeptieren, because you move with them. Ist mir das egal, aber das wird zu deinem Problem, sobald du halt immer wieder Zeit mit diesen Menschen verbringst. You spend time with them, they will pollute you. Und wir halt Zeit mit diesen Menschen verbringen, werden sie uns halt verunreinigen, von Christus, von der Wahrheit wegnehmen. Donc, souvent les gens disent, moi je l'ai accepté, et si les autres ne l'acceptent pas, c'est pas mon problème. Mais au contraire, c'est vraiment ton problème, parce que si tu traînes avec ces personnes-là, elles vont t'influencer. Jusqu'au point à te polluer. Your relationship with them is like a little drop of water. Before you know it, it's a mighty ocean. We don't see every day, we see once in a month. That once in a month is enough to be polluted. How long was it that for that man to go into heaven with Jesus Christ? It was just a little time. That little time is enough for you to go to hell. Und diese kleine Beziehung, die wir mit diesen Leuten haben, kann zu einer größeren werden nach einer Zeit. Und wir dürfen es halt nicht unterschätzen, weil genauso wie auch von jetzt auf gleich dieser Dieb auf einmal zu Jesus gekommen ist, kann man auch von jetzt auf gleich wieder ins Verderben laufen. Donc, faut pas sous-estimer le temps qu'on a avec les païens, parce que tout comme le voleur sur la croix était directement sauvé avec Jésus, le peu de temps que tu as avec les païens et tu restes influencé avec eux peut aussi te coûter ton salut. Donc faut être très attentif. You know, I believe, it doesn't matter, so if I believe, if they don't believe, it's their business, but I believe, but you are moving with them. Two cannot be one. Hauptsache, they cannot walk together except they are one. Hauptsache, dass ich diejenige bin oder ich die Person bin, die glaubt, was die anderen machen, ist egal. Aber es ist nicht so egal, sobald du mit diesen Leuten eine Beziehung hast, eine Freundschaft hast, dann ist es nicht egal. Aber es wird dich beeinflussen und zwei können nicht miteinander gehen, es sei denn, sie sind eins. Donc, encore une fois, faut faire très attention à la compagnie qu'on a, parce que ces gens-là peuvent très vite t'influencer et te polluer. Et dans la Bible, il est écrit que deux ne peuvent pas marcher ensemble à part s'ils sont un. Hein? C'est bien ça? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Do you know when you say, well, how? To say, okay, it's not my business. Then you do no longer move with them. Then it's not your business. As far as you move with them, their choice is your business. Und what they choose is your business. It's your business. Because you are one with them. Es wird zu deinem Problem sozusagen. They want to separate when it comes to bad. Sobald du eins bist mit diesen Menschen. Nur wenn du halt sagen würdest, okay, du spaltest dich ganz klar davon ab, dann wäre das eine andere Sache. Aber sobald du mit diesen Leuten eins sind, ist deren Unglaube an Jesus Christus auch dein Problem. Tant qu'on a des relations avec des païens, leur incroyance est aussi nous concerne aussi. Parce que. Hilf mir, Susi. Ich habe gerade nachgedacht. Okay. Parce que leur incrédulité, ça va aussi. Comment. T'influencer aussi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. We just read the place that said it is not about days. Wir haben gerade gelesen, dass es nicht um Tage geht. On vient de lire que il ne s'agit pas des jours. But what you do with the days. Aber was wir mit den Tagen machen. Mais ce que tu fais avec ces jours. Amen. Amen. It's not about days, but what do you do with those days? Es geht nicht um Tage, was machen wir mit den Tagen? Donc il ne s'agit pas des jours comme tel, mais ce qu'on fait avec ces jours. Remember, you are going to praise two people. Erinnere dich daran, one out of the two. Zwei Leute preisen. Einer davon wirst du preisen, um genauer zu sein. Rappelez-vous qu'on va glorifier une des deux personnes. It's going to be Christ or Satan. Entweder preist du den Teufel damit oder Christus. Donc ça c'est Satan ou Jésus-Christ. Il n'y a pas troisième option. Are you going to celebrate Christ or you are going to celebrate Satan? Wenn wir Jesus Christus feiern oder wenn wir den Teufel feiern? On va glorifier Dieu ou on va glorifier Satan? There's nothing like I'm not for Jesus, I'm not for Satan. Du kannst nicht sagen, ich bin weder für Jesus noch für den Teufel. How would you say it something like that? Tu peux pas être neutre dans ce monde. Tu peux pas dire que je suis pas Jésus-Christ et non plus le diable. Once you say no to Jesus Christ, it's automatic yes to Satan. Sagst du ja zum Teufel? Quand tu dis non à Jésus-Christ, tu dis automatiquement oui au diable. There's no number three. Es gibt da keine dritte Partie. Il n'y a pas troisième option. It's a choose life or death. There's no number three. Wir sollen uns für Leben oder Tod entscheiden. Da gibt es keine dritte Auswahlmöglichkeit. On va faire le choix entre la vie et la mort. You know, Romans 16, Romans 6, 16, I love that place very well. Let's go there. Go there, please. Romans 6. Romans 6. Please go there. Romans 6, from verse 16. He said, whoever you yield yourself to will be your master. Wie auch immer wir uns hingeben, der wird unser Meister sein. Whoever you allow to direct your life, what your mind is full of, you will go to where your mind is full of. Unsere Gedanken werden dorthin kreisen, wir werden dorthin gehen, wo unsere Gedanken auch schon lange sind. Ceux qui remplissent nos pensées, c'est ça aussi qui va choisir nos actions. If you allow Christ to occupy your heart, you will have the joy of the Lord. Wenn wir zulassen, dass Jesus Christus unser Herz umgibt, werden wir auch die Freude des Herrn haben. Donc si on laisse Dieu ou Jésus-Christ remplir nos cœurs, on va aussi recevoir sa joie. If it is about I want to be healed, I want to have this, I want it's all about you. You better allow it to be about Jesus Christ. That is where we have victory. Aber wenn es dir nur um dich selbst geht, dann wirst du dich in dir selbst verirren. Aber du musst zulassen, dass es dir um Jesus Christus geht. Donc il faut que ce qui est important dans notre vie, la principauté dans notre vie, c'est Jésus Christ. Mais si tu te concentres sur ta chair, sur toi-même, là même ton salut est en danger. Your neighbor is Christ and not man. Dein Nächster ist Jesus Christus und nicht der Mensch. Because until you see Christ, you can never love any man. Weil erst wenn du Jesus Christus siehst, kannst du andere Menschen lieben. Parce que c'est seulement quand tu vois Jésus Christ en autre personne que tu peux aimer cette personne. If you love them, you love them with the love of this world and not the love of Christ. Wenn du sie aus dir selbst heraus liebst, dann liebst du sie mit der vergänglichen Liebe dieser Welt, mit der bösartigen Liebe dieser Welt. Et si tu les aimes sans Jésus-Christ avec l'amour de ce monde, c'est les sentiments qui viennent du diable. Praise the Lord. There's no one free on earth. Niemand ist auf Erden frei. Der Person, die libre sur sa vie. You are going to be controlled by righteousness or by sin. Entweder wirst du von der Gerechtigkeit kontrolliert no oder one is free. Von der Sünde kontrolliert. Niemand ist frei. Donc la personne qui est libre sur cette terre, soit tu es contrôlé par les péchés ou alors par la vérité, non, on est righteous. If you submit to Christ, you are of righteousness. If you submit, if not, it's automatic. You don't need to choose any longer. Wenn du dich Christus hingibst, wirst du kontrolliert von der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Aber wenn du Jesus Christus verweigerst, bist du schon ein Gefangener des Teufels, ein Gefangener der Sünde. Donc si tu choisis Jésus Christ, tu vas être guidé par sa justice. Et si tu choisis le diable, la mort est conclue. Please, we don't learn to be righteous. We put on righteousness. Und Gerechtigkeit kann man nicht lernen, man zieht sie an. Et la justice de Dieu, tu ne peux pas la apprendre, tu la mets. You put on Christ. How? You remember Christ. You remember the truth. That's how you put him on. An dem wir uns an Jesus Christus, an seine Gnade erinnern. Remember what he did for you. And not what you are doing for him. Indem wir uns an das erinnern, was er für uns getan hat, und nicht das, was wir für andere tun. On doit se rappeler à ce qu'il a accompli sur la croix pour nous. Et c'est comme ça qu'on est sauvé. You know, Ephesians 4, it's put on the holiness and righteousness. You are created with them. You don't learn to have them, you are created with them. Once you become Christ, you are now created in holiness and in righteousness. All you need, because your spirit is perfect, is 100% Christ. The problem is your mind, your soul, the part of you that think, that is so used to the system of this world. You allow Christ to come to that very place. Remember the finished work of Christ. That is how you put on righteousness. Amen. And holiness. Diese Gerechtigkeit ziehen wir an, indem wir uns daran erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat. Und nicht indem wir versuchen, aus eigenen Werken uns gerecht zu machen. Weil wir haben die Heiligkeit von Jesus Christus empfangen, indem wir Jesus Christus empfangen haben. Deswegen sind wir jetzt sogar Jesus Christus, weil wir jetzt das sind, was unser Geist ist. Und das ist Jesus Christus. Und deswegen sind wir heilig und gerecht. Und wir ziehen diese Gerechtigkeit an, die wir schon besitzen, indem wir uns daran erinnern, was er für uns am Kreuz getan hat. La justice de Dieu, on doit seulement écarter cette partie de nous, enfin nos pensées, parce que c'est ça qui nous ramène toujours vers le monde. Or que Jésus-Christ, comme on est né de nouveau, Jésus-Christ vit en nous. On est même Jésus-Christ, parce qu'on a un esprit avec lui. On doit permettre sa sainteté à se manifester dans nos vies. Et c'est comme ça on le fait seulement à travers, si on se rappelle de tout ce qu'il a accompli pour nous, et pas en essayant d'accomplir des choses pour lui, parce que ça, là c'est la chair qui travaille, et c'est encore une fois diabolique. Righteousness is not feeding the poor, giving clothes to people, or trying to do what God loves. That's not righteousness. Bedeutet nicht Geld geben oder Leuten Essen geben oder people coming to church. It's not righteousness. Damit man Gott gefällt oder selbst zur Gemeinde kommen, ist noch nicht mal Gerechtigkeit. It's not righteousness. Das ist nicht Gerechtigkeit. Because I'm not going to church, they never believe Christ. Weil viele Leute gehen zur Gemeinde, aber sie glauben nicht an Jesus Christus. Donc la justice de Jésus-Christ n'est pas de donner de à manger aux affamés ou de l'argent aux pauvres ou même venir à l'église, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais ils croient pas en la parole de Jésus-Christ. It's not adopting children, I've been there for children. Oder Kinder adoptieren oder für Kinder da sein, das ist nicht Gerechtigkeit. That's not righteousness. Pas non plus d'adopter I don't see the child, my heart just shake. Ich sehe das Kind und mein Herz rutscht mir sozusagen los. Das ist nicht Gerechtigkeit. Donc si tu vois un enfant et le heart never shake for Christ. Comment ça? Ah ben ça c'est. Ah, und dein Herz? C'est pas Jésus Christ. Amen. Gibt sich vor Kindern, aber gibt sich nicht vor Jesus Christus. Donc ton cœur se met à battre devant les enfants, mais pas devant Jésus Christ. Righteousness is believing Christ. Gerechtigkeit bedeutet an Jesus Christus glauben. Und Justice veut dire croire en Jesus. Believing the finished work of Christ. An das fertige Werk von Jesus Christus glauben. Qu'il a tout accompli. Believing that he paid the price. Glauben, dass er den Preis bezahlt hat für uns. Croire qu'il a payé le prix. Believing that those sicknesses and diseases, they don't belong to you. Satan only want to eat what does not belong to you, to your body. Glauben, dass diese Krankheiten nicht zu dir gehören, weil du erkauft worden bist, weil dein Körper nicht mehr dir selbst gehört, sondern Christus ist. Und diese Dinge keinen Platz mehr in dir haben, sondern sie werden wollen, jemand will sie dir nur draufsetzen, aber sie gehören nicht mehr zu dir. Donc, accepter de croire vraiment que chaque maladie ou quoi que ce soit ne font plus partie de toi, ne font plus partie de ton corps, parce que parce que Dieu a payé le prix pour toi. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. We don't labor to be healed. We labor to fight that to believe we are already healed. Amen. Und wir kämpfen nicht darum, geheilt zu werden. Wir kämpfen darum zu glauben, dass wir schon geheilt sind. Donc on s'en bat pas pour pour croire qu'on va être guéri, mais on se bat pour pourquoi quand on est déjà guéri. If you are laboring or fighting the fight of faith to be healed, you will never be healed. Wenn du immer darum kämpfst, geheilt zu werden, wirst du diese Heilung niemals erfahren. Parce que si tu te bats à chaque fois pour être guéri, tu vas jamais être guéri. Because Jesus, you know, he paid the price thousand years ago. Jesus hat den Preis für tausend Jahre. He is not going to pay the price. He has paid the price. Amen. Er wird nicht den Preis zahlen. Er hat den Preis bezahlt. He is not going to. Donc il y a plus de des milliers d'années que Jésus-Christ a déjà payé le prix. C'est pas qu'il va payer le prix. Le prix a déjà été payé. I'm not going to be healed. I'm already healed. Ich werde nicht geheilt. Ich bin schon geheilt. Das ist Glauben. Christ's word is not the word of hope. Weil die Welt word von Christus ist keine Welt der Hoffnung, sondern die Welt des Glaubens. Parce que le monde de Jésus-Christ n'est pas un monde d'espoir, c'est un monde de foi. We were in Nigeria, it was all, you know, when I just hear them praying, I pity them. Und wir waren in Nigeria und dort, wenn man die Leute beten hört, ist das wirklich traurig, was diese Leute sagen. Sie betteln, wie sie Gott anbetteln. In Nigeria, j'avais même pitié avec les gens quand je les entendais crier. If you want this, you have to bring the money to the church. You want to be healed, you have to bring money. You know, just... everywhere is full of sicknesses and diseases. Definitely people will listen to you and bring things to the church. Und, but that is not the truth. Leute predigen halt, dass sie sich die Dinge des Königreiches kaufen können und Heilung kaufen können, Segen kaufen können, Sicherheit kaufen können. Und weil die Leute halt, weil wir halt in Zeiten leben, wo diese ganzen Sachen sehr, sehr kostbar sind, zahlen die Leute gerne für Sicherheit, zahlen die Leute gerne ein bisschen was für Gesundheit, weil sie denken, dass es so funktioniert, aber es ist Irrlehre. Donc les gens croient que on peut acheter son salut, on peut acheter sa santé ou quoi que ce soit, or que tout ça n'est pas le cas. C'est le système de ce monde qui fonctionne de cette manière, mais pas le royaume des cieux. Your life is based on God is going to do it. Ihr Leben basiert darauf, dass Gott es tun wird. Donc, aber wann? Le truc, leur problème, c'est qu'ils croient que leur ça se moque en français. Yeah, you know, their music is God is going to do it. Donc, the song they listen to, God is going to do it. Leur manière de vivre est de croire que Dieu va faire pour eux, au lieu de croire que Dieu a déjà fait pour eux. Selbst die Lieder, die sie hören, sagen immer wieder, dass Gott es tun wird. Gott es tun wird. Das hören sie sich immer wieder an. Und das sind auch evil music. Und das sind bösartige Lieder. Même dans les chansons religieuses qu'ils entendent, les paroles disent toujours que Dieu va agir. Et je dis que Dieu a déjà agi. Ah, people are enjoying it. Und Leute genießen aber diese Lieder. Et les gens because they are walking by sight. Weil sie per Sicht and not by faith. Laufen, nicht per Freude. Et le problème, c'est que les gens, les gens marchent avec, enfin se laissent guider par les, sens, par leur sens et pas par, par Jésus-Christ. Christ's word is a word of faith. Die Welt believe von Christus ist eine Welt des Glaubens. Wir glauben. Donc nous, on a la foi. On a la foi en Jésus-Christ. When people, when other believers, when you believe at two different times. Maybe let me leave them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. After prayer, you believe, and not when you see, you believe. Nach dem Gebet sollen wir glauben. We always, und nicht erst glauben, wir sehen. Until we see. Donc on croit directement après la prière et pas quand, That's why we never see it. C'est pour ça qu'on. Und deswegen werden wir es auch, sehen wir es auch nicht. C'est pour ça qu'on a du mal à le voir parce que on prie de la mauvaise manière. Romans 6 from verse 16. It said, "Know ye not that to whom you yield yourself servant to obey, is servant you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness." Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklave hingibt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen? Ist er denn der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Römer 6, Vers 16. Vers 16, es sagt two things. It said, it's either of sin unto death or obedience unto righteousness. Two, no, there's no number three. Und es geht hier um zwei Sachen, entweder Sünde zum Tod oder Gehorsam zur Gerechtigkeit. Donc, on a seulement deux options. Soit tu choisis le péché et la mort, ou alors la justice de Jésus-Christ et la vie. Then in verse 17, he said, "But God be thanked that you were the servants of sin, that you have obeyed from the heart that from that form of doctrine which was delivered you. Be then made free from sin, you became the servant of righteousness." It's so easy to understand. Amen. Amen. You can read it. From 17, à partir de 17, mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Praise the Lord. Amen. We were in Colossians 2. Wir waren auch in Kolosser 2. Where it said, it is not about days. Wo es das nicht um Tage geht. It is not about what you eat, what you drink. Oder was wir essen oder was wir trinken. On a lu dans Colossiens que les jours de la semaine ne sont pas importants ni la nourriture ou les boissons que tu prends. You know, evil doctrines everywhere today. Bösartige Lehren überall heutzutage. Evil doctrines. Des doctrines diaboliques sont partout dans ce monde aujourd'hui. They never see Christ, but they see what you are wearing. Sie schauen nicht auf Christus, sondern. Putting on trousers, you are putting on this. Sie schauen auf das, was du anhast. Ja. Dass du geschminkt bist. Donc les gens regardent ton extérieur, ils regardent ton habillement et ils ne voient pas Jésus-Christ en toi. I've not to know people, some people, their own fighting is just the Sabbath day. Oder andere, they fight for Sabbath day. Sich fast wegen dem Sabbat prügeln. Oh, ja, des gens qui sont battus pour le jour. Which day is Sabbath? I don't even know. Ich weiß nicht, an welchem Tag das ist. All I want to know is Christ. Und ich will es nicht mal wissen. Ich will einfach nur Christus kennen. Ich will nur sagen, welcher Tag ist der Tag des Sabbats. Aber alles, was ich wissen will, ist Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Let us learn to see Christ. Lass uns lernen, Jesus Christus zu sehen. Go to 1 Timothy, please. 1 Timothy 4. And let us see what the Bible calls the doctrine of the devil. Wenn wir uns anschauen, was die Bibel die Lehre des Satans nennt. The doctrine of the devil. If you don't want to marry, good. If you want to keep yourself for Christ, it's good. But don't connect it. Don't say it. Don't let it be that you know you not see people that are married. You call them sinners. Wenn du beispielsweise sagst, du willst nicht heiraten, weil du einfach nicht heiraten möchtest, dann okay, dann lass es deine Sache sein. Aber mach es nicht geistlich, mach es nicht zum Gesetz und fang an andere Leute zu verurteilen, die sich dann in die Ehe gehen. Donc si par exemple tu ne veux pas te marier, c'est bien si tu veux pour glorifier Jésus-Christ, mais n'essaie pas de le connecter avec ton esprit et de diaboliser les gens qui veulent le faire. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, we wash our hands before we eat. Wir waschen unsere Hände, bevor wir essen. Nicht wegen Christus. You remember the Jews? They condemned Jesus for not washing hands before eating. You know, Jesus is not after the flesh, it's after the spirit. Amen. Wenn wir uns an Jesus erinnern, als er von den Pharisäern verurteilt wurde, weil er sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen hat. Und Jesus ging es gar nicht darum, ihm ging es nicht um das Fleisch, sondern um den Geist. Praise the Lord. Les Pharisiens, par exemple, ils se sont moqués de Jésus-Christ parce qu'il ne s'est pas lavé les mains avant de manger. Et là, tu peux voir que ce qui est important pour Jésus-Christ, c'est le niveau esprit et pas le niveau de la chair. Praise the Lord. Hallelujah. He said, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil. That's verse 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irrführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. They're speaking lies in hypocrisy, having their conscience sealed with a hot iron, forbidding to marry. You know, we know some denominations that forbid to marry. Und wir kennen sogar einige Lehren, einige Religionen, die es verbieten zu heiraten. On connaît des doctrines qui interdisent le mariage. Can I read first? Yeah, yes, cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Praise the Lord! This verse 3 is very interesting. It says, forbidding to marry and commanding to obtain from it. You see it? Which God had created to be, to be leka for you and me, to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Séduit par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They see meat and never Christ. Sie sehen das Fleisch, aber nicht Jesus Christus. Les gens voient la chair et pas Jésus Christ. They judge the flesh. We judge. I judge a lot. But I see the spirit and never the body. Und ich richte, denn mir wurde befohlen nach der Bibel, dass ich alles richten soll, aber ich richte geistlich und nicht fleischlich. Donc, on a le droit de juger, mais si on le fait, on doit le faire en esprit et pas, on ne doit pas juger la chair. And all this evil people, these evil people with their religion, for them it's all about you are judging me. They are so fond of it, you are judging me when you are helping them to know the truth. Imagine if Peter told Jesus, when Jesus said, get away from me, Satan. Jesus had to judge the spirit that was speaking through Peter. I don't know if you still remember that very well. Matthew 16. You have to judge the spirit. If not, the spirit, he has judged the body. He will take your body and something will be coming out that is not Christ, and we have to rebuke it. Und Petrus hat auch. Genau. Ich wollte nicht bei Petrus anfangen, ich wollte irgendwo anders anfangen. Das war irgendwas anderes Wichtiges. Dass sie gerne richtet. Nee, hat mal Vorbild. Petrus hat auch nicht vorbei gesagt. Ja, vorher war eigentlich was Wichtiges. Schade, so. Okay. Egal, danke schon trotzdem. Petrus, als er zu Jesus gesagt hat, dass er nicht sterben wird, hat er Jesus ihn auch verweigert. Und Jesus musste auch sozusagen das Fleisch richten, also er musste den Geist richten, weil der Geist, der aus ihm gesprochen hat, war halt teuflisch und er musste diesen Geist halt richten. Aber er hat nicht das Fleisch, das oberflächliche gerichtet, sondern das Geistliche. Und das sind wir, wir wurden befohlen von der Bibel, danach zu richten. Donc la Bible nous ordonne à juger l'esprit, tout comme tout comme Pierre a été, son esprit a été jugé par Jésus-Christ quand il avait dit à Jésus-Christ qu'il n'allait pas mourir. Donc on doit faire attention à ce qu'on juge et qu'on le fait dans l'esprit. You know who we love? Don't judge. Wisst ihr, wie viele Leute dieses nicht richten gefällt, wem das nicht richten gefällt, ist der Teufel. Er mag es, wenn nicht gerichtet wird. La seule, c'est le diable aime quand on ne juge pas les autres personnes, enfin, si on ne juge pas les esprits. You know, John 16, Jesus, the priest of this world, is judge. In Johannes 16 steht, dass Jesus sagt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist und wir müssen über ihn richten. Dans Jean 16, il est écrit que. Le prince de ce monde a déjà été jugé. Ah, le prince de ce monde a déjà été jugé. C'est pour cela qu'on doit aussi juger de retour parce que nous, on est à Ubaï. Donc, comme le diable a déjà été jugé, nous aussi, on doit juger comme on est au-dessus de lui. I thank God for Peter. Ich danke Gott für Petrus. Je remercie Dieu pour Pierre. He was not offended. Er hat sich nicht angegriffen gefühlt, nachdem er in that correction zurechtgewiesen wurde. Hey, you call me devil. Hey, that alone is enough to fight the whole church. Yes. Il a pas été offensé quand Jésus-Christ l'a a jugé son esprit. Amen. Aber einige, sie nehmen so viel Anstoß an Verbesserung, dass das reicht, um sich gegen die ganze Gemeinde und gegen alles und jeden zu stellen. Because you know, if you are saved, Satan can still speak through you. Da selbst wenn du wiedergeboren bist, kann der Teufel dennoch durch dich sprechen. Parce que même si t'as reçu ton salut, même si tu es sauvé, le diable peut toujours parler à travers toi. Because you are not only spirit, you still have the body, the outside to you. Du hast noch dein Körper. Parce que tu n'es pas seulement esprit, tu as toujours un corps. T'as toujours un corps ici sur terre. But you learn to allow Christ to be in your mind. In reply people, in your action, in your ways. We learn it. Because we are not born with it. In this world. My parents did not even know, you know, that we are religious, but they did not know the truth. And I was not brought up to know the truth, how they brought me up. But I thank Jesus today. Amen. Amen. Weil wir müssen halt diese ganzen neuen Dinge lernen, deswegen müssen wir auch unsere Gedanken erneuern, weil wir unser ganzes Leben lang die Gedanken dieser Welt hatten, die Gedanken des Teufels hatten. Wir wurden nicht mit den Gedanken von Christus erzogen. Unsere Eltern haben uns das nicht mitgegeben. Meine Eltern haben mir das nicht mitgegeben. Sie haben mir Religion mitgegeben, aber nicht Jesus Christus, nicht die Wahrheit. Praise the Lord. On doit s'habituer à Jésus-Christ, on doit chaque jour renouveler nos pensées parce que on n'a pas été élevé avec Jésus-Christ, on a été élevé peut-être avec la religion et c'est pour ça qu'on doit à chaque jour choisir Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit puisse nous aider à renouveler nos pensées. Colossiens 3. Verses 16 and 17. Let us quickly go there. The time has very gone, so we have to quickly. Let me look for a place to stop. Then we continue on Wednesday. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Sixteen and seventeen. He said, "Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom." Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. And whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Giving thanks to God and the Father by him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir l'un et les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes et des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Churches are full of information and not revelation. Gemeinden sind voll von Informationen, aber nicht Offenbarung. Les assemblées aujourd'hui sont remplies d'informations et pas de révélations. Information is flesh and not the spirit. Information ist fleischlich und nicht Geist. L'information est charnelle et pas esprit. The Bible needs to be revealed. Die Bibel muss offenbart werden. Donc la Bible doit être révélée. If you look at churches today, it's full of flesh. Wenn wir uns Gemeinden anschauen, sie voll von Fleisch. Mais si on regarde les assemblées de Dieu aujourd'hui, enfin les églises aujourd'hui, elles sont. Jesus said the flesh profited nothing. Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts. Jésus dit que la chair ne sert à rien. True information, you cannot. You know, true information, information can never be revealed. Durch Information können Informationen nicht offenbart werden. À travers les informations ne peuvent pas être révélées. It is revelation that reveals information. Es sind Offenbarungen, die Information. Nochmal bitte. It is revelation that reveals information. Okay, es sind Offenbarungen, die Information preisgeben. Donc c'est les révélations qui nous donnent des informations. The flesh cannot reveal the spirit. Das Fleisch kann den Geist nicht offenbaren. Et bon, la chair ne peut pas révéler le Saint-Esprit. That is why in the churches today problems are not solved. Deswegen werden in Kirchen Probleme nicht gelöst. C'est pour ça que les problèmes aujourd'hui ne sont pas solvés dans les églises. Because flesh cannot do the job of the spirit. It is spirit to spirit. Das Werk des Geistes nicht tun kann. Nur von Geist zu Geist können Dinge funktionieren. Parce que la chair ne peut pas accomplir le travail de l'esprit. To fight Satan is not flesh and blood. Um den Teufel zu bekämpfen, das macht man nicht mit Fleisch und Blut. To fight his lies. Seine Lügen zu verweigern, ist nicht Fleisch und Blut. Das kann es nicht lösen. Le diable ne combat pas le diable avec la chair. The Bible says we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalt und Herrschaft. Can you see the fight? On combat pas la chair et le sang, mais plutôt les principautés. And that's why, you know, Black Lives Matter cannot solve the problem. Deswegen it's Christ's Life Matter that solves the problem. Deswegen können Black Lives Matter auch nicht das Problem lösen, sondern nur Jesus Christus kann das, ist die Lösung des Problems. C'est pour ça que Jésus-Christ est la seule solution à tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. There is no black spirit, there is no white spirit. Weil es keinen schwarzen Geist oder weißen Geist gibt. Geist ist Geist. Tout comme les problèmes de racisme ou quoi que ce soit, l'esprit n'a pas de couleur. You know, the part you even call white and black, they are going to be destroyed anyway. Und diesen Teil von dem Schwarz oder Weiß nennst, der wird eh irgendwann zerstört werden. Parce que ceux qui possèdent une couleur, nos corps, vont être détruits un jour. In Matthew 16, Jesus said, flesh and blood have not revealed this to you, Peter, but my Father in heaven revealed this. That is what church should be. The Holy Spirit revealed things. Jesus hat zu Petrus gesagt, Fleisch und Blut werden dir das nicht offenbaren, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Jésus a dit à Pierre que c'est pas la chair qui t'a révélé des choses, mais c'est mon Père aux cieux. Praise the Lord. Hallelujah. There is nobody that cannot preach Moses. Weil es gibt niemanden, der nicht Mose predigen kann. If I say Moses, I mean the law. Wenn ich Mose sage, meine ich das Gesetz. Mais quand je parle de Moïse, je parle de la loi. Thou shalt not lie, thou shalt not steal, thou shalt not fornicate. There's nobody that cannot even preach it. Everybody. Jeder kann das predigen. Jeder kann Gesetze aufzählen und sagen, mach das oder mach das nicht. Tout le monde peut prêcher en Moïse, tout le monde peut réciter les commandements. But it takes the spirit to have the solution. Aber es braucht den Geist, um die Lösung zu haben. Amen. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour avoir la solution. You know all these people that they are doing this. You know they know it's bad, but how can they get out? The church keep on preaching them, preaching the same the problem and never the solution. They never they allow the Holy Ghost to come out to reveal the solution. But it's full of information. Weil die Menschen wissen, dass Stehlen schlecht ist und dass Unzucht und all die Sachen ist. Die meisten Menschen wissen schon, dass diese Sachen schlecht sind. Aber die Frage ist, wie kommt man da raus? Wie lebt man in Freiheit? Und das kannst du nur durch den Heiligen Geist offenbaren. Parce que les gens qui partagent l'Église, ils savent que mentir ou voler ou quoi que ce soit est mauvais. Mais la solution de ce problème, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut te la révéler. C'est seulement avoir une relation avec Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça qu'on prêche ces jours-ci. In John 16, Jesus said we need the Holy Spirit to preach him, to preach Christ. Johannes 16 sagt Jesus, wir brauchen ihn, um die Wahrheit zu predigen. Dans Jean 16, il est écrit, Jésus nous dit qu'on a besoin du Saint-Esprit pour connaître la vérité. Because preaching Christ is never of the flesh. Denn Christus zu predigen ist niemals vom Fleisch. Parce que prêcher Jésus, ça vient jamais de la chair. Amen. You know, when the disciples, you know, before Jesus told them in Acts 1, he said, before you go and preach, be baptized. But first of all, be baptized with the Holy Ghost. Jesus, because the job is not flesh and blood. Amen. Jesus hat, bevor er zu den, hat zu den Jüngern gesagt, dass bevor ihr predigt, geht und empfangt den Heiligen Geist. Act 1. Weil das, was ihr tun werdet, ist nicht Fleisch und Blut, es ist Geist. Es braucht den Geist dafür. Jésus-Christ a dit aux apôtres avant de les quitter qu'ils doivent être baptisés dans le Saint-Esprit avant d'aller prêcher parce que leur mission qu'ils ont, le travail qu'ils ont nécessite pas la chair mais plutôt l'esprit. He said we need the Holy Spirit to preach him. Il a dit que nous brauchons den Heiligen Geist um ihn zu predigen. Il a dit qu'on a besoin du Saint-Esprit pour prêcher Jésus. Don't go and preach without me. Geh und predige nicht ohne mich. Predige nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Aber Leute tun das. Il a dit de pas partir sans lui pour aller prêcher. Mais la majorité des personnes aujourd'hui. And we wonder why things are not working. Und wir fragen uns, weshalb die Dinge nicht funktionieren. Mais on est étonné que les choses ne marchent pas. Without the Holy Spirit, the evil spirit will be present. Ohne den Heiligen Geist wird der bösartige Geist anwesend sein. Sans l'Esprit Saint, l'Esprit diabolique va être présent. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, I heard people saying that Bible, explain Bible. Ich habe gehört, dass einige Leute sagen, dass die Bibel sich selbst erklärt. Il y a des gens qui disent que la Bible s'explique elle-même. But that is not from Jesus Christ. Aber das ist nicht von Jesus Christus. Ça vient pas de Let's go to John 16. Johannes 16. Amen. John 16. He said the Holy Ghost will help us to know him. Der Heilige Geist wird uns die Wahrheit offenbaren. C'est l'Esprit Saint qui va nous révéler la vérité, qui va révéler Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In John 16. Johannes 16. This place, you know, we read it almost all the time. Amen? Amen. And it's very, very good. Amen? Amen. Because it will help you. It will help you to be conscious of the Holy Spirit. Diese Stelle hilft uns zu erkennen, uns dem Heiligen Geist bewusst zu sein. Jean 16. From verse, if you read it from verse 7. Or even from verse 6. Du Saint-Esprit. Johannes 16, from vers 6. À partir de la verset 6. He said, but because I have said these things unto you, sorrow have filled your heart. Because I have said it to you that I'm going away. Parce que je l'ai dit que je vais partir. Vous êtes attristé. Verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. Mm. For if I go not away, the comforter will not come. Mm. And you are come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Salvation and baptism of the Holy Spirit are two different experiences. Errettung und die Taufe des Heiligen Geistes sind zwei verschiedene Ereignisse. Donc, le salut et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences différentes. For the Holy Spirit to be inside you and for him to cover you, all your body, they are not the same. Dass der Heilige Geist in dich hineinkommt und dass der Heilige Geist dich umgibt, ist nicht das Gleiche. Ouais, que avoir l'Esprit Saint en soi et être couvert par l'Esprit Saint sont deux choses différentes. He said, for if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Verse 8. And when he is come, he will reprove the world. What sin is. Please, you know, what's the true meaning of sin? What, you know, he will help you to know what is sin. And not what religion calls sin. And not what people call sin. Und er wird dir helfen zu erkennen, was Sünde wirklich bedeutet. Nicht das, was Religion Sünde nennt oder was Menschen Sünde nennen, sondern was er Sünde nennt. Verset 8. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à comprendre ce qui est la vérité, ce qui est juste en Jésus-Christ, ce qui est l'amour en Jésus-Christ. Because what religion calls sin, if you repent from it, you still remain a sinner. But what I call sin, if you repent from it, then you are no longer a sinner. Weil, I don't know if you get what I'm talking about. Das, was Religion Sünde nennt, wenn du davon Buße tust, bist du immer noch ein Sünder. Aber wenn du von dem Buße tust, was Jesus Christus Sünde nennt, bist du heilig gesprochen. Où se trouve en français? Se repentir. Ouais, donc, si tu repentis au péché que le monde, que la religion appelle péché, tu vas toujours rester un pécheur. Mais si tu repentis au péché, enfin, à ce que Jésus-Christ appelle un péché, là, tu seras appelé saint. You know what religion calls sin? Stealing. Lying. Fornication. You get it. And if you repent from fornication, that you no longer fornicate does not mean you are not a sinner. Und das, was Religion Sünde nennt, dieses Unzucht, Lügen, Töten, all diese Sachen, wenn wir aufhören, zum Beispiel Unzucht zu treiben, heißt das aber nicht, dass wir nicht immer noch Sünder, dass wir keine Sünder mehr sind. Wir sind immer noch Sünder, weil wir in allen anderen Dingen immer noch schuldig sind. Okay, donc, si par exemple on arrête par exemple de mentir ou quoi que ce soit, enfin, dans la religion on reste toujours un pécheur parce qu'on n'a pas rejeté tous les autres commandements, mais dans Jésus-Christ c'est seulement, t'as seulement besoin de lui croire et directement t'as le résultat. Comment ça se passe? Oui, donc à part de la religion, tu restes seulement un pécheur. Also du weißt, was ich meine, du bleibst halt auch außerhalb von der Religion, ne, vor Christus, bleibst ja trotzdem ein Sünder, wenn du die Sachen nicht machst, weil du ihn nicht glaubst. Ah, okay, ouais, parce que tu, même si tu peux rejeter ça dans la religion, mais si tu le fais pas devant Jésus-Christ, si tu l'acceptes pas comme ton sauveur, tu vas toujours rester un pécheur, or que tu commets plus de péchés. You know, to be a sinner, it's not about a liar still. Ein Sünder zu sein. It's not about that. It's more than that. Because es ist mehr als nur. What God calls sin, there are so many that you cannot even obey them. It's not only just lying and stealing. Es ist nicht nur Lügen oder Stehen. Es ist so viel anderes, was den Menschen zum Sünder macht. Il y a beaucoup de... Comment dirais-je ? C'est pas seulement mentir et voler qui est péché pour Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses en Jésus-Christ qui l'appelle péché. And if you violate one, you violate all. Und wenn du eins missachtest, bist du in allen schuldig. Et si tu commets un péché, tu commets tous les péchés. Obeying them does not make you righteous or holy. Und diese Dinge zu befolgen macht dich nicht heilig oder gerecht. Donc, et renoncer au péché, ça veut pas le tourner saint. But if you know what Christ calls sin, and you repent from it, then you are that is the victory. And what he calls sin is you don't believe on me. Und was, wenn du von dem Buß tust, but you don't repent and believe him. Dann wirst du heilig gesprochen. Und was ist das genau? Nämlich an ihn zu glauben. An ihn nicht zu glauben ist die Sünde, die auf uns liegt. Aber an ihn zu glauben ist die Heiligkeit, die uns gerecht macht. Because to get away from sin, no man can get away from sin. We need the power of the Holy Spirit. Because if you not believe what Jesus, Donc pour Jésus-Christ, ce qui est important, c'est de croire en lui. Enfin, c'est le seul péché qu'on peut commettre, c'est de pas croire en Jésus-Christ. Et si on le fait, le Saint-Esprit sera là pour nous aider à continuer sur ce chemin-là. Praise the Lord. Hallelujah. If you believe, if you accept that of Christ, what he calls sin, he said. Sin is when you don't believe on me, and you repent from it, and believe on Christ. Then the Holy Spirit is there to help you to overcome those evil, those lying, stealing, and all those others. Und, the Holy Spirit, it is only through the power of the Holy Spirit you don't even remember them. Your mind will not even go there. Yes. Durch die Buße. Von der Sünde, die Jesus Christus Sünde nennt, nämlich nicht an ihn zu glauben, werden wir heilig gesprochen. Wenn wir heilig gesprochen sind, haben wir und den Heiligen Geist dann annehmen, wenn wir die Taufe des Heiligen Geistes haben, dann kann er uns helfen, in Heiligkeit zu wandeln und zu leben. Und das tun wir dann, und dann werden wir diese ganzen Sünden wie Lügen, Stehlen, all diese Sachen nicht mehr tun, weil es nicht mehr in unserer Natur liegt, diese Dinge zu tun. Si on croit en Jésus-Christ et on désobéit, non, s'il te plaît, je vais en faire un peu. Donc le seul péché pour Jésus-Christ, c'est de ne pas croire en lui. Mm-hmm. Donc si on rejette. Si on repentit en Jésus-Christ, on peut pécher. Mais si on laisse tout le message, là, le Saint-Esprit va nous aider à renouveler nos pensées et ne plus du tout penser au péché qu'on a commis avant. Donc que ce soit voler, mentir, adultère ou quoi que ce soit, tout ça, ça ne sera plus dans nos pensées, parce que nos pensées seront remplies de Jésus-Christ. Somebody phoned me from Nigeria. He said this French they interpret in French. He said it's so long. Praise the Lord. He said it's good, but it's so long. I have to be waiting for the next one. Praise the Lord. Amen. He said it's good that others can get it too. Amen. Amen. Of sin. He said, of sin. Verse 9. Because they believe not on me. That's the only sin that Jesus calls sin. Johannes 16, Vers 9, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. You know, to believe that this is the only sin. Zu glauben, dass das die einzige Sünde ist, das kommt nur übernatürlich. Pour vraiment croire que ça, c'est le seul péché, faut que ça vienne surnaturellement. It means it has to be by the power of the Holy Ghost. Das heißt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. You will never believe this is the only sin. Sonst wirst du nicht glauben können, dass das die einzige Sünde ist. Ça va être révélé par le Saint-Esprit, parce que sinon tu vas jamais croire que c'est le seul péché. Jesus did not add any other thing to it here. Jesus hat nichts anderes dahin hinzu. He said, the only sin is that you don't believe on me. Die einzige Sünde ist, dass du nicht an mich glaubst. Jésus Christ n'a rien ajouté à ce sujet. Il a dit que le seul péché, c'est de ne pas croire en moi. Of righteousness because I go to my father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. Verse 12, because of time. I have yet many things to say unto you that you cannot. You know the nature, you are of the flesh, you cannot get it now. You need the power of the Holy Ghost to understand it. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um diese Dinge zu verstehen, weil wenn wir vom Fleisch sind, werden wir das nicht verstehen. Es braucht den Heiligen Geist, um Jesus Christus zu erkennen. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable de comprendre Jésus. You know, you have been here since. You know it by, you think it's by your power. Wir waren jetzt hier seit ein paar Stündchen und wir denken, das kommt aus unserer eigenen Kraft, aber es ist nicht unsere eigene Kraft, es ist der Heilige Geist. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. To be hungry of Jesus Christ. Um nach Jesus Christus zu hungern. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 30, how be it when the Spirit of Truth is come? The only Spirit of Truth is the Holy Spirit. Der einzige Geist der Wahrheit ist der Heilige Geist und kein anderer Geist. All other spirit. Jeglicher anderer Geist sind bösartige Geister. De vérité, c'est le Saint-Esprit. The only Spirit of Truth. Der einzige Geist der Wahrheit. C'est le seul Esprit de la vérité. That's why, you know, I always want to know where people stand when it concerns the Holy Spirit. Deswegen will ich mal wissen, wie Leute, wie Leute zu dem Heiligen Geist stehen. Ich will toujours savoir quelle est ta relation avec le Saint-Esprit. Because there's nothing like Holy Spirit without Christ. Weil es gibt keinen Heiligen Geist ohne Jesus Christus. Parce qu'il n'y a pas de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Are you getting it? Mm-hmm. There's nothing like pursuing the Holy Spirit and rejecting Christ. Wir können nicht den Heiligen Geist suchen und Jesus Christus Christ verweigern. Und wir können auch nicht Jesus Christus folgen und den Heiligen Geist verweigern. On peut pas suivre Jésus Christ et en même temps rejeter le Saint-Esprit. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are one. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist sind eins und du kannst sie nicht trennen voneinander. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ne peut pas les séparer. You know, it helped me to know you once I hear what you believe concerning the Holy Spirit. Und das hilft mir, dich zu erkennen, wenn ich höre, was du über den Heiligen Geist zu sagen hast. Ça m'aide à te connaître, si je connais ta relation. Praise the Lord. Hallelujah. You are going to have one of these two spirits. Du wirst einen dieser Geister haben. Holy Spirit or evil spirit. Entweder einen Heiligen Geist oder einen bösartigen Geist. Soit le Saint-Esprit ou un esprit diabolique. If you are the type that rejects, ignore the Holy Spirit. Wenn du den Heiligen Geist ignorierst und verweigerst, dann hast du einen bösartigen Geist. Donc si tu rejettes ou ignores le Saint-Esprit, t'as automatiquement un esprit mauvais en toi. You know, as I've said before, you know, some people they want to, you know, they like, okay, I want salvation, but I don't want baptism of the Holy Spirit. Who are you? Und es gibt Leute, die sagen, ich will Jesus Christus empfangen, aber ich brauche die Taufe des Heiligen Geistes nicht. Aber wer bist du, wenn selbst Jesus Christus selbst hier auf Erden ihn gebraucht hat? Il y a des gens qui disent qu'ils veulent bien accepter le salut, mais pas le baptême du Saint-Esprit. Mais qui es-tu? Même Jésus-Christ lui-même a été baptisé. Salvation and baptism of the Holy Spirit, they are two different experiences. Errettung und die Taufe des Heiligen Geistes sind zwei verschiedene Erfahrungen. Donc, encore une fois, le salut et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences différentes. If you receive salvation, you are to receive baptism of the Holy Spirit. It's wenn du Errettung very, very important. Empfangen hast, solltest du auch die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Donc, si tu as reçu ton salut, tu dois aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. And I heard that some people said he passed away with the apostle. No, man never passed away. Dass in der Vergangenheit liegt und dass die Taufe des Heiligen Geistes empfängt man nicht mehr. Das hat man früher empfangen, aber ich habe die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Il y a d'autres personnes qui disent que c'était avant qu'on devait recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais pour nous, c'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. You know, if you are telling me there is no more miracle, there is no more baptism of the Holy Spirit, you are telling me you are not even saved. Wenn du mir sagst, dass es den Heiligen Geist nicht mehr gibt, dass es keine Wunder mehr gibt, dann sagst du mir damit, dass du nicht errettet bist. Und si tu me dis que, par exemple, le Saint-Esprit n'existe pas, ou il n'existe plus de miracle, ça montre que tu n'es pas, que tu n'as pas reçu ton salut. Because for you to be saved, for the Spirit of God to not be in your heart, it's a miracle. Weil dass du errettet wirst. So if you cannot believe it, then and you call yourself a child of God, that you are not saved. Wenn du errettet wirst, wenn der Geist Gottes in einen Menschen eingeht, das ist übernatürlich, das ist ein Wunder. Und das ist ein Wunder, was durch den Heiligen Geist passiert. Das passiert nicht aus Fleisch und Blut. Und wenn du an den Heiligen Geist und an Wunder nicht glaubst, wie willst du dann sagen, behaupten, dass du wiedergeboren wirst? Parce que si tu reçois ton salut, c'est un miracle, parce que c'est l'esprit de Jésus-Christ qui vient en toi. Et ça, c'est un miracle. Si tu crois pendant ça, ça me montre que tu n'as pas reçu ton salut. The Holy Spirit have his own job. Der Heilige Geist hat seine eigene Aufgabe. Le Saint-Esprit a son propre domaine, son propre. His job as salvation, his job as baptism. Er hat seine Aufgabe, wenn es um die Errettung geht. Er hat auch seine Aufgabe, wenn es um die Taufe des Heiligen Geistes geht. Donc il a son Aufgabe. Il a son devoir quand il s'agit de ton salut, tout comme il a son devoir quand il s'agit de ton baptême. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Jesus called a sin one sin. He said, "This sin is unpardonable sin." Jesus hat eine Sache, eine Sünde genannt. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist unverzeihlich. Jésus-Christ a dit que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. You know why? Wisst ihr wieso? Tu sais pourquoi? Because you cannot believe. You cannot be saved without the power of the Holy Spirit. Weil du kannst nicht errettet werden ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Parce que tu peux pas être sauvé sans la puissance du Saint-Esprit. You cannot say I believe it saved me, but I don't believe it, but I'm going to be baptized. Du kannst nicht sagen, ich glaube, dass mich zwar errettet hat, aber ich glaube nicht, dass mich nicht taufen kann. Parce que tu peux pas dire que tu crois qu'il t'a sauvé, mais tu crois pas que le baptême est nécessaire. He has his own job. Er hat seine eigene Aufgabe. Il a son propre devoir, le Saint-Esprit. And Jesus help us to even know it. Und Jesus hilft uns, das zu erkennen. Et Jésus-Christ nous aide à le savoir. He said, without him, you can never be saved. Without the Holy Spirit. Ohne Heiligen Geist können wir nicht errettet sein. Parce qu'il dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être. And not just to be saved, to remain safe. Auch errettet zu bleiben. Because you can't be saved and not remain safe. Weil du kannst errettet werden und dann verlierst du deine Errettung. Pour être sauvé, mais pour rester sauvé, parce que tu peux être sauvé et perdre ton salut. That I'm saved today does not mean I'll be saved the next second. Dass ich heute wiedergeboren bin, das ist, dass ich in der nächsten Sekunde immer noch wiedergeboren bin. Juste parce que t'es sauvé maintenant, ça veut pas dire que la prochaine minute tu seras aussi que tu restes. But you need the Holy Ghost. Du brauchst den Heiligen to Geist. To keep you. To protect your salvation. Für deine Errettung bewahrt. To keep you safe. Für dich errettet bleibt. The flesh cannot protect it. It's too big. It's too powerful. Parce que la chair ne veut pas le faire. We stop here. We continue on Wednesday, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So we cause the time.